Was werde ich mir heute mit euch angucken? Im Wesentlichen geht es bei der Veranstaltung heute um Blood and Honor, Brandenburg und den NSU, und zwar als Zugang eine Netzwerkanalyse. Genau. Am Anfang steht eigentlich eine relativ vermeintlich banale Frage, nämlich wer ist eigentlich der nationalsozialistische Untergrund gewesen? Ihr seht ja das Bild oder die Bilder von Beate Schäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die bis heute als das sogenannte Trio des NSU bezeichnet werden. Tatsächlich gibt es aber insbesondere von den Nebenklagevertreterinnen vor dem Oberlandesgericht in München einen massiven Widerspruch, auch zu Recht dagegen, dass die Generalbundesanwaltschaft den NSU als Trio bezeichnet. Ich würde mal kurz aus einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2012 zitieren, die genau dieses Verständnis, was der NSU eigentlich ist und mit dem der Prozess angefangen hat, auch ziemlich verdeutlicht. Nach den umfassenden einjährigen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamts war der nationalsozialistische Untergrund eine aus drei gleichberechtigten Mitgliedern bestehende Gruppierung, deren wahre Identität war nur einem eng begrenzten Kreis von wenigen Unterstützern und Gehilfen bekannt. Die NSU-Mitglieder verstanden sich als einheitliches Tötungskommando, das seine Mordanschläge aus rassistischen und staatsfeindlichen Motiven arbeitsteilig verübte. Tatsächliche Anhaltspunkte für eine Beteiligung ortskundiger Dritter an den Anschlägen des NSU oder eine organisierte Verflechtung mit anderen Gruppierungen haben die Ermittlungen nicht ergeben. Das ist die Ausgangsposition, mit der die Generalbundesanwaltschaft im Jahr 2012 den NSU-Prozess eröffnet hat. Wir wissen jetzt aber aufgrund der 13 NSU-Untersuchungsausschüsse, die es mittlerweile gegeben hat auf Bundes- und Länderebene, dass das mitnichten der Fall gewesen ist, sondern dass der NSU sehr wohl auf ein breites Unterstützungsnetzwerk zurückgegriffen hat, sowohl was die Auswahl der Tatorte anbelangt, was die Auswahl ihrer Opfer anbelangt. Und unsere Aufgabe in Brandenburg ist es, zumindest unsere Definition quasi als Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses für die Linksfraktion aus Brandenburg, ein kleines Puzzleteil dazu beizutragen und zu sagen und aufzuweisen, wie genau die Brandenburger Verquickungen ausgesehen haben und wie der NSU überhaupt ermöglicht werden konnte. Eine ganz kurze Übersicht, die im Prinzip nur noch mal ganz kurz die zeitliche Einordnung euch verdeutlichen soll. Natürlich ist es kein vollständiger Überblick, aber zumindest um noch mal ein bisschen die zeitliche Einordnung zu haben. Am 26. Januar 1998 tauchten die drei Jenaer unter. Das heißt also, sie verschwanden aus Jena und begaben sich nach Chemnitz. Ihr alle werdet wahrscheinlich davon gehört haben, dass alleine dieses Verschwinden oder diese Flucht der drei durchaus kritikfähig ist, weil sie trotz der Anwesenheit von Polizeibeamten, die Garage der drei durchsuchten, entkommen konnten. Das heißt, Uwe Böhnhardt war es möglich, trotz der Anwesenheit von Polizeibeamten sich von der Durchsuchung zu entziehen, bei der unter anderem auch Chemikalien und Baumaterialien für Rohrbomben gefunden wurden. Und er begab sich sofort zu Beate Schäpe und Uwe Mundlos und die drei verschwanden. Zunächst nach Chemnitz, danach aber ab Juli 2000 ungefähr nach Zwickau, wo sie dann bis zur sogenannten oder ja bis zur Selbstenttarnung am 4. November 2011 lebten. Am 8. November, vier Tage nachdem sie die gemeinsame Wohnung in die Luft gesprengt hatte, stellte sich Beate Schäpe dann der Polizei in Jena und am 6. Mai 2013 begann dann der Prozess vor dem Oberlandesgericht. Wichtig zu wissen dabei ist, dass neben Schäpe noch vier andere Personen angeklagt sind, und zwar Ralf Wohlleben, André Eminger, Carsten Schulze und Holger Gerlach. Das sind allerdings die vier einzigen Personen, auf die die Anklage bei Prozessbeginn ausgeweitet wurde, wegen der direkten Unterstützung des sogenannten Trios durch die Generalbundesanwaltschaft. Wie gesagt, wir haben insgesamt jetzt mittlerweile 13 parlamentarische Untersuchungsausschüsse, zwei im Bund, zwei in Thüringen, zwei in Sachsen, Bayern, Hessen, zweimal Baden-Württemberg, NRW, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern jetzt mittlerweile auch, nachdem sie von einem Unterausschuss des Innenausschusses jetzt in den Status erhoben wurden, ein Untersuchungsausschuss zu sein. Wichtig zu betonen ist natürlich immer, wir gucken uns zwar jetzt die Neonazi-Szene an, insbesondere in Brandenburg und Sachsen, aber Es ist wichtig, im Kopf zu behalten, wir reden hier darüber, dass 10 Menschen durch den NSU ermordet wurden. 10 Leute, deren Familien verdächtigt wurden, selbst am Tod ihrer Verwandten, ihres Umfeldes mitschuldig zu sein, die sich rassistischen Polizeidurchsuchungen oder Polizeivernehmungen mit diesen konfrontiert gesehen haben. Und alleine das Wort der sogenannten Dönermorde, welches durch die Presse lanciert wurde, zeigt ganz deutlich, dass der NSU nicht nur ein staatliches Versagen in Bezug auf Ermittlungsbehörden oder vermeintliche Sicherheitsbehörden gewesen ist, sondern eben genau die Verankerung des Rassismus in der bundesdeutschen Gesellschaft vor Augen führt. In der Ausgangslage seht ihr auch, dass in Brandenburg kein sogenanntes Tatland gewesen ist, also kein Land, in dem der NSU Morde begangen hat. Nichtsdestotrotz gab es sehr, sehr lange auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren den Druck darauf, in Brandenburg den NSU-Untersuchungsausschuss einzurichten, vollkommen zu Recht, wie ich finde. Und im Zentrum dessen stand diese Person, nämlich Carsten Schepanski alias Piatto. Carsten Schepanski war ab 1994 V-Mann der Abteilung 5 des Innenministeriums. Brandenburg hat kein eigenes Landesamt für Verfassungsschutz, sondern eine Abteilung, die im Innenministerium angegliedert ist. Und Carsten Schepanski ist in einer Situation als V-Mann angeworben worden, als er im Knast saß wegen versuchten Mordes an Steven Ereni. Das heißt also, der Verfassungsschutz hat tatsächlich einen wegen Beteiligung an versuchtem Totschlag verurteilten Neonazi für sich angeworben als V-Mann. Und er konnte tatsächlich auch bereits im Gefängnis seine V-Mann-Tätigkeit aufnehmen und hat aus der Neonazi-Szene in ganz Deutschland, teilweise Europa berichtet. Der Verfassungsschutz hat bis heute die Position oder vertritt bis heute die Auffassung, dass es sich bei ihm um eine Top-Quelle gehandelt hat, die einen Quantensprung, einen vermeintlichen in Bezug auf die Kenntnisse über die Neonazi-Szene ermöglicht habe. Wobei sich natürlich immer die Frage stellt, zu welchem Preis wurden diese Informationen erlangt, beziehungsweise was wurde dafür in Kauf genommen. Das erste habe ich euch gerade schon gesagt, Carsten Schepanski angeworben im Knast, hat Haftvergünstigungen bekommen. Es hat sich die Frage gestellt, warum ausgerechnet er nach 2/3 seiner Strafe, also früher, aus dem Gefängnis kommen konnte. Und wir haben mittlerweile im Untersuchungsausschuss rausgearbeitet, dass das sehr wohl an der Zusammenarbeit zwischen Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel, die berüchtigt ist für das Unterbringen von Neonazis, die auch miteinander in Kontakt standen in der DDR bis heute, und dem Verfassungsschutz gegeben hat. Das heißt, der Verfassungsschutz hat nach unserem Kenntnisstand zum Beispiel, als Carsten Schepanski von Königs Wusterhausen über Cottbus nach Brandenburg an der Havel kam, vorher angerufen und hat gesagt, dass demnächst ein V-Mann der Abteilung 5 zugehen wird in der Justizvollzugsanstalt und ob man da nicht was machen könne. Also, dass er zum Beispiel eine Einzelzelle bekommt oder Sonstiges. Diese Einzelzelle hat er zwar nie bekommen, aber nichtsdestotrotz wurden alle rechtlichen Möglichkeiten ausgereizt, um Carsten Schepanski auch seine V-Mann-Tätigkeit zu ermöglichen, wie zum Beispiel das Reinbekommen von Briefen, das Versenden von Briefen, teilweise Korrespondenz, die bis in die USA ging. Er hat selber versucht, Anfang der 90er den Kuckucksklan in Deutschland aufzubauen, war damit einer der Ersten. Also durchaus eine sehr tief verankerte Person, die der Verfassungsschutz da angeworben hat und bei der er, wie gesagt, die Grenzen des Möglichen und des Rechtlichen mehr als ausgereizt hat. Warum haben wir jetzt Carsten Schepanski als Ausgangspunkt für uns? Carsten Schepanski hat am 9. September 1998, das heißt also 2 Jahre bevor der NSU seine Mordserie begann, bereits über die 3 damals noch von ihm als sächsischen Skinheads bezeichneten berichtet. Und zwar sagte er 1998, einen persönlichen Kontakt zu den 3 sächsischen Skinheads soll Jan Werner haben. Jan Werner soll zurzeit den Auftrag haben, die 3 Skinheads mit Waffen zu versorgen. Gelder für diese Beschaffungsmaßnahmen soll die Blood & Honor Sektion Sachsen bereitgestellt haben. Die Gelder stammen aus Einnahmen aus Konzerten und dem CD-Verkauf. Vor ihrer beabsichtigten Flucht nach Südafrika soll das Trio einen weiteren Überfall nach dem Erhalt der Waffen planen, um mit dem Geld sofort Deutschland verlassen zu können. Der weiblichen Person des Trios will Antje Probst ihren Pass zur Verfügung stellen. Probst und Werner sollen unabhängig voneinander und ohne Wissen des anderen für die drei tätig sein. Was sagt uns diese Deckblattmeldung? Diese Deckblattmeldung sagt uns, dass ungefähr ein halbes Jahr, nachdem die drei wohlgemerkt bei einer polizeilichen Aktion fliehen konnten, ihr entgehen konnten, wo sie untergekommen sind. Das heißt, es gibt einmal Aufschluss darüber, auf welche Personen die drei getroffen sind, nämlich auf Jan Werner und Antje Probst, zwei Führungspersonen der Sächsischen Blood and Honor Organisation. Es gibt uns Aufschluss darüber, dass sie strukturell eingebunden wurden, indem sie zum Beispiel durch die Blood and Honor Sektion Sachsens mit Geldern versorgt wurden. Und es sagt drittens außerdem, dass eine Bewaffnung bevorsteht. Das heißt also, es gibt Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Straftat und auf eine mögliche Radikalisierung. Das sind drei Punkte, die natürlich bereits das Ausmaß der Verbindung der drei gesuchten Personen darstellt und auch eine Behörde eigentlich zum Handeln veranlassen sollten und dazu führen sollten, dass Maßnahmen ergriffen werden. Hier nochmal die beiden, von denen die Rede ist. Das ist einmal zur Linken Antje Probst und rechts die Person, die links zu sehen ist, ist Jan Werner. Auf insbesondere Jan Werner werde ich gleich nochmal besonders eingehen, weil das im Prinzip auch nochmal die Brandenburger Verbindung die Brandenburger Verbindung verdeutlicht. Doch nun jetzt zu der Frage, warum können wir vom NSU als ein Netzwerk sprechen? Und da vielleicht die These, die ich in den Raum stellen würde: Blood and Honor war genau die Organisation, die den NSU ideologisch, strukturell und personell ermöglicht hat. Und das möchte ich euch gerne untersetzen. Und zwar erstens ideologisch. Ideologisch in der Blood and Honor Bewegung oder ja, bei Blood and Honor Deutschland waren im Wesentlichen die Punkte, die ihr dort gerade aufgeschlüsselt seht. Das ist einmal Screwdriver, die englische Band, gegründet von Ian Stuart Donaldson, die sich Ende der 80er formiert hat und Blood and Honor im Prinzip die Musik zu Blood and Honor gemacht hat, aber auch die Ideologie verbreitet hat und für sich selbst begriffen hat oder sich selbst definiert hat als diejenigen, die eine Bewegung verkörpern, die den sogenannten weißen arischen Rassenkrieg vollziehen will und ausüben möchte. Und Screwdriver war auch mit der Anlaufpunkt oder der Anknüpfungspunkt, mit dem über die German-British Friendship, die etabliert wurde Anfang der 90er zwischen Deutschland und Großbritannien, dann mit Screwdriver erst die Band quasi nach Deutschland gekommen ist, aber schließlich dann auch Blood and Honor als Idee und als Struktur, in der sich die Neonazis sammeln wollten. Das Ganze in einer Phase, in der die NPD nicht so wirklich viele Zuläufe hatte und vor allem auch die Skinhead-Bewegung quasi Blood and Honor aufgegriffen hat als Möglichkeit, sich zu vernetzen, zu sammeln und zu agieren. Ian Stuart Donaldson hat bis heute Kultstatus in der Neonazi-Szene, es werden regelmäßig Gedenkkonzerte für ihn veranstaltet, weil er Anfang Mitte der 90er dann bei einem Autounfall ums Leben kam. Der zweite Punkt sind die sogenannten Turner Diaries. Das sind Tagebücher, die das Leben einer fiktiven Person beschreiben, die sich radikalisiert und im Prinzip agiert oder fungieren. Die Turner Diaries als Blaupause für militante Gewaltaktionen von Neonazis, die den Rassenkrieg quasi umsetzen. Geprägt ist das Ganze vom sogenannten Konzept der Leaderless Resistance, das heißt also, entgegen dem eigentlichen Führerkult oder Führerstatus sind sie darauf aus, in kleinen Zellen zu agieren, um als Teil der Bewegung ihren Beitrag, ihren vermeintlichen, zu leisten. Eine der Bewegungen, die dabei häufig angeführt wird, sind The Order, die in den USA Terroranschläge vollzogen haben. Sie haben dort zum Beispiel einen jüdischen Radiomoderator getötet, haben ein Haus in die Luft gesprengt und wurden dann schließlich vom FBI ausgehoben nach einiger Zeit. Aber das ist so im Prinzip das Konzept, nach dem Neonazis in den 90ern bis heute teilweise vorgehen wollten und was ihre Blaupause auch für die eigene politische Aktion gewesen ist. Das nächste ist The Way Forward. Das ist eine Schrift, von einer Person, von einem Norweger Neonazi, der sich dafür ausspricht, im Sinne Ian Stuart Donaldson den bewaffneten Kampf aufzunehmen und nicht mehr länger zu reden, sondern auch mit dem Verweis darauf, dass es bei Screwdriver nie um Musik ging, tatsächlich jetzt gegen das System vorzugehen. Ein Begriff, der auch bei ihm das erste oder mit genannt wird und fällt, ist das ZOG, das sogenannte Zionist Occupied Government, gegen das es vorzugehen wäre, das in der Ideologie der Neonazis. Das ist also, ihr seht anhand genau dieser Blaupausen beziehungsweise dieser ideologischen Grundsteine, dass der NSU in seiner Wirkungsform, das heißt also als kleine Zellen oder kleine Gruppierung, die agiert und die sich in ihrem Verständnis in Anführungsstrichen zur Wehr setzt und den Kampf aufnimmt, genau damit reinpasst und genau das im Prinzip umgesetzt hat, worüber in den 90er Jahren zuvor in Neonazi-Kreisen hoch und runter philosophiert und geredet wurde. Strukturell habe ich gerade schon gesagt, dass die Unterstützung von Blood and Honor Sachsen bezüglich des Ende der drei Untergetauchten darin bestand, dass sie zum einen Geld bekamen aus der Blood and Honor Kasse, und zwar direkt aus Konzerteinnahmen. Das zweite war, dass sie Waffen erhalten haben. Und das dritte ist, dass sie in einer Wohnung untergekommen sind im sogenannten Fritz-Heckert-Kiez. Dazu muss man wissen, dass im Fritz-Heckert-Kiez sich die sogenannte Friedrich-Viertel-Straße 85 befand. Das war eine Wohnung, ein Haus, ein Mehrfamilienhaus, in dem mehrere Neonazis gewohnt haben, zum Beispiel Thomas Rothe, genannt Dackel, Ingolf Wecke, genannt Inge, Andreas Graupner, genannt Mucke, die sich selbst, wie gesagt, als C85 definierten oder bezeichneten, und zwar unter direktem Rückbezug auch auf C18, also Combat 18, den sogenannten bewaffneten Arm von Blood and Honor. Und warum Wohnung im Fritz-Heckert-Kiez? Weil einer der wesentlichen, schon lange Verbündeten mit Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, Thomas Starke, selber auch aus Chemnitz und Teil der Blood and Honor Sachsen-Struktur, der mit Beate Zschäpe zusammen gewesen ist. Zudem sind sie geflohen, direkt nachdem sie aus Jena kamen. Und bei ihm sind sie aber nicht untergekommen, sondern Thomas Starke hat dann genau in diesen Fritz-Heckert-Kiez, in die C85, die drei vermittelt, sodass sie dann 1998 dort untergekommen sind. Das hat auch Thomas Rothe vor dem Oberlandesgericht in München zugegeben und hat sogar auch zugegeben, dass bis 2000, also bis nach deren Wegzug aus Chemnitz, zum Beispiel Uwe Mundlos noch dabei war und dabei geholfen hat, das Fansein der Sächsischen Blood and Honor Sektion zu produzieren, und zwar White Supremacy. Das ist auch die Zeitung das Fansein, in dem 98 ein Artikel von Uwe Mundlos veröffentlicht wurde unter einem Decknamen, in dem auch wieder dazu aufgerufen wurde, nicht ständig nur über Partys zu reden und auf Partys zu gehen, sondern für den bewaffneten Kampf bereit zu sein. Und der vierte Punkt der strukturellen Unterstützung sind die Papiere, die sie erhalten haben, von diversen Personen, die alle im Blood and Honor Chemnitz-Umfeld verortet waren und die ihnen dann auch ermöglicht haben, zum Beispiel zum Arzt zu gehen oder aber sonstige Sachen. Das sind zwei der Personen, die sie personell unterstützt haben. Links seht ihr Thomas Starke, den ich gerade schon erwähnt habe. Wie gesagt, lange Verbindung mit den dreien. Thomas Starke war zum Beispiel auch dabei, als Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe in der Gedenkstätte Buchenwald in an SS-ähnliche Uniform aufliefen und dann daraufhin Hausverbot erhielten. Da war Thomas Starke auch beteiligt. Und rechts seht ihr Mandy Struck. Mandy Struck ist ebenfalls aktiv gewesen oder Teil der Blood and Honor Sektion in Sachsen, insbesondere Chemnitz. Das Spannende an Mandy Struck ist, dass sie nicht nur Beate Zschäpe ihren Ausweis zur Verfügung gestellt hat, sondern Mandy Struck ist dann, ich glaube so 2000, 99, 2000, ist sie nach Nürnberg gezogen. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt nochmal, wo die NSU-Morde stattgefunden hat, stellt sich natürlich die Frage, wie dann die Verbindung zwischen, also nach Nürnberg insbesondere, zustande gekommen ist, sodass meine These oder unsere These wäre, dass insbesondere Mandy Struck da auch einen wesentlichen Teil zu beigetragen hat und eine der Personen ist, die eigentlich noch zu überprüfen wäre in Bezug auf die Straftaten und die Morde, die der NSU später in Nürnberg begangen hat. Vielleicht auch noch eine Aussage von Hendrik Lasch, ebenfalls aus Chemnitz und dem Umfeld, in das der NSU verschwunden ist. Und zwar hat er nämlich genau auf die Frage vor dem Oberlandesgericht geantwortet, wie denn nach dem Untertauchen des Trios wieder Kontakt zu Uwe Mundlos entstanden sei. Da sagte er, das gab es so nicht, das war kein Untertauchen und wieder Auftauchen, es gab einen stetigen Kontakt. Immer mal in Chemnitz hat man sich gesehen. Das heißt also, die Aussage, dass die drei untergetaucht wären, stimmt so überhaupt nicht, sondern tatsächlich sind sie in der Blood and Honor Sektion Sachsen voll integriert gewesen, da gewesen, haben, wie gesagt, mitgemacht bei der Erstellung des White Supremacy und waren zugegen in der C85 in dem Neonazi-Haus-Umfeldprojekt, möchte ich nicht sagen. Was hat es jetzt alles mit Brandenburg zu tun? Es ist eine sehr kleinteilige Arbeit, genau diese Verbindungen bzw. sich diese Netzwerke zu erschließen und zu gucken. Und eigentlich war bisher immer die Auffassung, dass wir in Brandenburg insbesondere den Zugang zum NSU dadurch haben, dass Carsten Schepanski eben über sie berichtet hat. Aber das können wir mittlerweile erweitern um einen anderen Aspekt, nämlich um die Verbindung zwischen Chemnitz und Potsdam. Diese ist eigentlich schon seit Jahren bekannt. Und zwar weil, ihr seht hier auf dem Bild, unschwer zu erkennen, Uwe Menzel, den Sänger der Preußenheads. Und wenn man genau hinguckt, das ist übrigens ein Foto, was er selber auf Facebook gepostet hat, in dem er der tollen Zeit 97, 98 in Chemnitz gedacht hat. Da sieht man da hinten, so leicht zu erkennen ist dieser Schuhtritt, das ist das Zeichen der CCC 88, das sind die Chemnitz Konzert Heils 88. Das ist die, ja, kann man vielleicht so sagen, Ortsgruppe oder wie auch immer von Blood and Honor Sachsen, bei deren Konzerten Uwe Menzel regelmäßig gespielt hat. Er war regelmäßig in Chemnitz, das hat er auch in der Vernehmung, die wir vor zwei Wochen mit ihm hatten, zugegeben. Aber das war nicht die einzige Verbindung, die da bestand. Und es war mitnichten eine rein geschäftliche Beziehung, die da bestand. Auch wenn man wissen muss, dass die Preußenheads in ihrer Phase, in der sie quasi zur Blood and Honor Band Deutschlands geworden sind, 97 bei dem Label von Jan Werner, dem Sektionsleiter von Blood and Honor Sachsen, bei Movement Records ihre Platte rausgebracht haben und damit berühmt geworden sind. Wir erinnern uns, Jan Werner war derjenige, der auch auf der Suche nach Waffen war. Und Uwe Menzel verband mit Jan Werner eine sehr innige Freundschaft. Es gibt eine Telekommunikationsüberwachung von Jan Werner aus den 90ern, aus der genau auch diese Verbindung zwischen den beiden hervorgeht, wo man sieht, dass sie nicht nur Geschäftliches miteinander teilen, sondern sehr, sehr enge Freunde gewesen sind mit einem sehr engen Näheverhältnis, mit sehr privaten Nachrichten, die sie austauschen und einem sehr regelmäßigen Kontakt. Also die haben über die Szene gelästert, sie haben Beziehungstipps ausgetauscht, alles Mögliche. Es findet sich wirklich alles in dieser Verbindung. Des Weiteren ist die Hälfte der Blood and Honor Sektion Potsdams, weil Blood and Honor Brandenburg bestand aus zwei Sektionen, einmal im Umfeld von Potsdam, einmal im Umfeld in Südbrandenburg und rein geografisch sollte man davon ausgehen, dass die Verbindung zwischen Südbrandenburg und Sachsen viel, viel näher ist. Dem ist aber nicht so, weil die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Potsdam und Chemnitz sehr, sehr hoch waren und so war es schon, dass sie 1997 die Sektionsleitung beider Sektionen gemeinsam in den USA gewesen ist, dort die Band unter anderem Blue Eyed Devils getroffen haben und sie dann auch eingeladen haben, um danach in Deutschland auf riesigen Neonazi-Konzerten zu spielen. und sie aber nebenbei auch natürlich gemeinsam dann, um ihrer Ideologie Nachdruck zu verleihen, mit Pumpguns ganz posiert haben und Fotos gemacht haben, die dann auch umliefen. Das heißt also auch da seit Mitte der 90er gemeinsame Auslandsreisen, gemeinsame Veranstaltungen, auf denen sie waren, bis hin dazu, dass es, ich glaube, im September 98 soll es auch ein Konzert in Ungarn gegeben haben, zu dem die Sektionen Potsdam und Sack und Chemnitz zusammen angereist sind. Und es gibt das Gerücht, das ist bisher leider nicht wirklich bestätigt worden können oder wurde bisher leider nicht richtig bestätigt, aber allem Anschein nach ist das ein Konzert gewesen, auf dem auch Uwe Mündler, Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe gewesen sein sollen. Die Verbundenheit der Sektion zwischen Potsdam und Chemnitz lässt sich allerdings auch wieder nicht nur geschäftlich erklären, bis hin zu solchen Sachen, dass sie auch teilweise Leute hatten, die in beidem aktiv waren. Also Henning Klintz zum Beispiel war Blood and Honor Potsdam, hat aber bei Movement Records, dem Label von Jan Werner, gearbeitet. Sondern die Verbundenheit der Sektion zeigte sich noch an anderen Stellen. Und zwar gab es im Oktober 98 die Situation, dass die Sektion Sachsen beim Deutschlandtreffen von Blood and Honor rausgeschmissen wurde aufgrund von finanziellen Querelen. Und bereits im August 98 berichtete Carsten Schipanski darüber, dass beide Sektionen Chemnitz und Potsdam sich die Treue geschworen hätten und sich einig darin sind, dass wenn Sachsen geht, dann wird Brandenburg ihnen folgen, und das haben sie auch getan. Das heißt also, nachdem Sachsen dann 98 raus ist, ist auch Potsdam gefolgt und hat sich nicht mehr der Blood and Honor Deutschland Division unterstellt. Die Querelen, die da bestanden, sind Querelen, die vor allem zwischen Stefan Pinn-Lange, von dem wir heute wissen, dass er auch ein V-Mann des Bundesamtes gewesen ist, dem Divisionschef von Blood and Honor Deutschland, und Jan Werner, weil sie geschäftliche Querelen hatten und Fragen auch im Raum standen, wie es weitergeht mit der Radikalisierung von Blood and Honor, ob sie sich eher quasi Combat 18, nach Richtung Combat 18, also dem bewaffneten Widerstand, anschließen und in die Richtung weitermachen, oder aber ob sie versuchen, Blood and Honor eben als Musiknetzwerk, getarntes Netzwerk, Gruppierung weiter aufrecht zu erhalten. Das sind die Verbindungen, von denen wir bereits wussten, die wir so jetzt im NSU-Untersuchungsausschuss aber verifizieren konnten und weiter herausarbeiten konnten. Wir haben aber in der Vernehmung dem auch noch hinzugefügt, zum Beispiel, dass nachdem wir herausgefunden haben, dass Uwe Menzel auch selber zum Beispiel die C85, also das Haus kennt, in dem die drei untergebracht wurden 1998, darauf hat er gesagt, dass er natürlich erst nach 98, also erst 2000 dort gewesen sei und die drei niemals angetroffen hätte. Das erachte ich aber als unglaubwürdig, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass drei Leute, die auf Dauer, und es waren immerhin 2 Jahre, in dieser C85 untergebracht sind, tatsächlich nicht bei der bestbefreundeten Sektion bekannt gewesen sind. Und schon gar nicht, wenn Henrik Lasch davon redet, dass es ein Untertauchen nie gegeben hat. Nun aber zurück zu der Deckblattmeldung von Carsten Schipanski. Die Deckblattmeldung ist auf einem Konzert entstanden, oder zu einem Konzert, welches am 5. September 98 in Hirschfeld stattgefunden hat. Und dieses Konzert in Hirschfeld umschreiben Stefan Aust und Dirk Labs in Heimatschutz 2014 wie folgt. Fast alle Inlandsgeheimdienste wussten ebenfalls von der Veranstaltung. Während des Konzertes riefen Skinheads immer wieder Sieg Heil und Heil Hitler. Andere zogen am Konzertgelände vorbei und skandierten, wir sind der nationale Widerstand, und erhoben den rechten Arm. Die Polizei griff ein und wurde mit Flaschen und Gläsern beworfen. Mehrere Blood and Honor Anhänger wurden verhaftet, darunter der enge Freund von Werner, Uwe Menzel. Das Delikt gefährliche Körperverletzung, wie Piatto vermutet. Werner, Starke und Schipanski kamen jedoch davon. Sie erwischten die Polizei nicht oder man ließ sie laufen. Starke soll, so berichtet Schipanski, während der Auseinandersetzung mit der Staatsmacht den Polizeifunk abgehört haben. Das ist der Kenntnisstand, den wir bisher haben und aus dem ganz eindeutig hervorgeht, Carsten Schipanski war anwesend, der hat halt darüber berichtet und Vollkommen klar. Was wir aber jetzt im Laufe des Untersuchungsausschusses herausgearbeitet haben und was die neue Erkenntnis ist, ist, dass Carsten Schepanski gar nicht vor Ort gewesen ist. Das heißt, wenn man sich jetzt anguckt, wer alles dort gewesen ist, dann sieht man, dass es 1:1 wieder die Führungsriege von Blatt und Honor Sachsen und Brandenburg gewesen ist. Das waren Jan Werner, seine Freundin Steffi Förster, das war Thomas Starke, zu beiden habe ich jetzt schon einiges gesagt. Und von Brandenburger Seite waren das Henning Klint, Mitarbeiter bei Movement Records, dem Label von Jan Werner, Mitglied der Blood and Honor Sektion Brandenburg, Christian Wendorf, ich glaube Gitarrist oder Bassist? Bassist, ne? Drummer? Okay, na gut, dann Drummer von Preußenheads, aber gleichzeitig auch noch Drummer von Lanza in der Zeit, in der die letzte CD von Lanza aufgenommen wurde. Komischerweise, nachdem Lanza und Preußenheads zusammen in Potsdam geprobt haben, sind sie dann im Label von Jan Werner gelandet, wahrscheinlich vermittelt über Uwe Menzel, und Christian Wendorf, seine Freundin Manuela Dirk Horn, ebenfalls führendes Blood and Honor Mitglied aus Brandenburg, Dirk Sasse und Uwe Menzel. Das heißt also, ihr seht hier 1:1 die Blood and Honor Führungsriege, wie bereits gesagt, aber wir wissen, dass Piatto nicht anwesend war. Und zwar entgegen der Vermutung, wie sie bisher existierte, gibt es einen Vermerk, in dem drin steht, dass die Quelle sich an dem betreffenden Tag, am 5. September 1998, wie mit dem Vormannführer vereinbart, um 15.30 Uhr aus Frauendorf zurückmeldete, um die Lage zu besprechen und zu gucken, wie das weitere Vorgehen ist. Und ich habe ja gerade zitiert, fast alle Inlandsgeheimdienste wussten ebenfalls von der Veranstaltung. Es war zu erwarten, dass es Stress gibt und Carsten Schepanski befand sich zu dem Zeitpunkt gerade im offenen Vollzug. Das heißt also, er hatte zwar Freigang, aber es wäre nicht rechtfertigbar gewesen, dass eine Quelle des Brandenburger Verfassungsschutzes auf diesem Nazi-Konzert in Hirschfeld zugegen ist an einem Samstagabend und nicht im offenen Vollzug sitzt oder sich zurückgemeldet hat, zumal Brandenburg an der Havel sehr weit weg ist von Hirschfeld. Hirschfeld befindet sich im Süden Brandenburgs, ganz im Süden. Das heißt also, wir haben Carsten Schepanski daraufhin befragt, ob es nicht unwahrscheinlich gewesen ist, dass er einer als Quelle, die sehr stark den Weisungen ihres Vormannführers entsprochen hat, beziehungsweise diese mit ihm gemeinsam entwickelt hat, was der nächste Skandal ist, weil Carsten Schepanski sich de facto quasi fast selbst in Absprache mit seinem Vormannführer geführt hat, ob es wirklich so gewesen sein wird, dass er in Hirschfeld gewesen ist. Und dann hat er gesagt, dass es unwahrscheinlich war. Und das klingt auch sehr plausibel, dass er nicht da gewesen ist aus den genannten Gründen. Er wäre aufgeflogen, er wäre festgenommen worden und auch der Verlauf des Abends, wie er von Dirk Labs und Stefan Aus dargestellt wurde, mit 50 Leuten, die verhaftet wurden und über Nacht in den Knast in Cottbus gekommen sind, wäre das ein viel zu großes Risiko gewesen. Das heißt, die wesentliche Frage, die sich aufgrund dessen stellt, ist, wenn Carsten Schepanski nicht da war, aber von diesem Abend die Meldung stammt, dass die drei auf der Suche nach Waffen sind, wer hat denn ihm dann bitte die Info gegeben? Und unsere Antwort ist, dass es wenn dann einer von diesen Personen gewesen sein muss. Wir wissen aus den Deckblattmeldungen, gerade aus der Zeit, in der Carsten Schepanski noch im Knast war, also in den ersten Jahren, in denen er noch nicht im offenen Vollzug gewesen ist, er hat regelmäßig mit Henning Klintz geredet, mit Christian Wendorf. Das sind so seine Hauptquellen gewesen, die ihm Informationen zugetragen hat, die er dann weitergegeben hat an den Verfassungsschutz. Und auch Piatto, also Carsten Schepanski, hat in seiner Vernehmung neulich gesagt, dass es durchaus sein kann, dass er unmittelbar nach dem Konzert mit Henning Klintz auch telefoniert hat, mit ihm in den Austausch getreten ist, sodass die Vermutung besteht, dass erstens nicht nur eine strukturelle Verbindung zwischen Sachsen und Brandenburg existent gewesen ist, die die gleiche Ideologie verfolgt hat, die sich auch noch richtig gut kannte und ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis hatte, sondern dass es auch die Struktur ist, die davon wusste, dass die drei untergetaucht sind in Chemnitz und was ihre Bestrebungen sind. Und damit würde der Brandenburg oder damit kommt der Brandenburger Neonazi-Szene eine viel größere Bedeutung zu, als wir zu Beginn des Ausschusses dachten und vermutet hätten. Und damit würde ich auch quasi, würde sich jetzt quasi der Kreis so ein Stück weit schließen. Was sind unsere bisherigen Ergebnisse? Erstens, die Verbindungen Brandenburgs zum nationalsozialistischen Untergrund lassen sich nicht nur auf Piatto reduzieren. Zweitens, der NSU agierte in einem Netzwerk. Blood and Honor Brandenburg war essentieller Teil dessen. Und drittens, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, oder weil uns natürlich auch daran gelegen ist, dass wir trotzdem die V-Mann-Führung Piattes, weil unsere Aufgabe ist es ja, die staatlichen Kenntnisse über den NSU und deren Umgang damit zu überprüfen und wie ist es überhaupt dazu gekommen, muss man natürlich auch drittens sagen, dass die skandalöse V-Mann-Führung von Piatto sich durchaus bestätigt werden konnte, angefangen von der Haftbevorteilung weiter über das Praktikum, was Carsten Schepanski im Rahmen seines Justizvollzugsanstalts Aufenthalts gemacht hat, nämlich in der Nähe von Chemnitz in Limbach-Oberfrohna bei der Familie Probst, das heißt also auch bei der Person, die vom NSU wusste, bei Antje Probst und ihrem Mann. Die gesetzlichen Möglichkeiten wurden ausgereizt und er wurde aktiv dahin gesteuert, wo er sich befand. So viel dazu. Das vielleicht erstmal als Rundum-Einführung. Ich glaube, jetzt gibt es garantiert noch ganz viel Bedürfnis nach Nachfragen. Wie gesagt, es tut mir leid, die andere PowerPoint-Präsentation wäre noch ein bisschen übersichtlicher gewesen. Es ist auch immer sehr viel Name-Dropping und viele Strukturen, die vorkommen. Aber wenn ihr Nachfragen habt, dann hoffe ich, dass wir das vielleicht auch einfach in der Diskussion miteinander klären können.